Der Unfuck-Nachbar, so Alter. Das ist mein Geigenbeat, Alter. Woo! Ich hab wieder mal wunderbar Geigen gespielt. Ist richtig. Bitch! Wann ich aus der Hut rausgeh, Motherfucker, schau mir alle immer deppert an, Motherfucker. Und wo ist da jetzt der Sinn? Na, weil ich geil ausschau, alle Weiber halten nach mir im Ausschau. Was ist besser, wenn du einen 14-Jährigen als Fan hast oder einen, der schon 30 wird, ich meine, der kennt doch schon bald sterben. Und nur die Jugend bleibt am Leben, wir sind auf einem guten Weg und es muss ihm geben. Yeah. Und bitte erwähnt mein Name auf jedem Lied von euch, ich schick uns an Fans schöne Grüße. So tight. Yeah. Das Lied da hat Feelings wie der Summer. Und du weißt es ganz genau, meine Zeit wird kummer. Ich meine, sie ist jetzt schon da, doch es wird größer. Kommt's lernen, wir gängen auf ein Meter. Wir saufen auf mein Leben, auf die Straps, die ich nehm. Und ich sauf auf meine Freien, sie werden niemals gehen. Die Leute sind schert, habt ihr schockiert? Auf der Welt läuft ja einiges verkehrt. Und mit Niveau und am Spaß geben wir einen Schatz auf die blöde Rederei und geben mehr als Gas. Ich sag, der Leute sind schert, warum bist du geliebt? Auf den Weg hoch, ich verkehrt, gehst du ich steh auf jeden Morgen, bin noch blau auf dem Vortag. Ich vergess alle Sorgen, ich will keinen Vortrag über Alkohol und Drogen in der Schule hören. Doch das ist so wie es ist, weil es dazugehört. Und ich bin wie ich bin, weil du so bist wie du bist. Ich schreib unsinnigen Text auf, bin auf den Crack drauf, dreh den Swag auf und laufe den Wettlauf. Spring aus dem Bett raus wegen meinem Wecklaut. Das ist ein Rhyme, der sich über drei Zeilen zieht. Ein guter Spruch wie 7x7 ist feiner Sand. Reich mir deine Hand, kreide bleich wie eine Wand. Ihr habt alle verkackt, wie Hitler 1945. Das schert mich nicht, während ich mein Bier trink. Und wie ein Tier stink, du willst unbedingt, dass ich dir wink. Ich mach winke, winke, hallo Kind, Bingo drauf wie Harlekin. Mein Licht im Zimmer, hallo gehen. Die Leute sind schert, habt ihr schockiert? Auf der Welt läuft ja einiges verkehrt. Und mit Niveau und am Spaß geben wir einen Schatz auf die blöde Rederei und geben mehr als Gas. Ich sag, die Leute sind schert, warum bist du? Die Leute sind schert, habt ihr schockiert? Auf der Welt läuft ja einiges verkehrt. Und mit Niveau und am Spaß geben wir einen Schatz auf die blöde Rederei und geben mehr als Gas. Ich sag, die Leute sind schert, warum bist du geliebt? Auf die Niveau!